Schlaf, welch eine Pracht! Die Musik hat Magie nun entfacht. Die schönen Damen, sie tanzen, lachten, strahlen den Prinzen an. Was für ein Beet, unbeschreiblich graziös und doch wild. Jeder Prinz, jeder Hund ist vergnügt. Lasst uns singen, kraftvoll, kunstvoll, explosiv, hoch, hoch.